Nachdem sie uns erzürnt hatten, nahmen wir Vergeltung an ihnen und ertränkten sie allesamt. Alsdann machten wir sie zum Vergangenen und zu einem Beispiel für die Späteren. Und wann immer die Rede von dem Sohn der Maria ist, siehe, dann bricht dein Volk darüber in Geschrei aus, und sie sagen, sind unsere Götter besser als er? Sie erwähnen das vor dir nur aus Widerspruchsgeist. Nein, sie sind wahrlich ein streitsüchtiges Volk. Er war nur ein Diener, dem wir Gnade erwiesen hatten, und wir machten ihn zu einem Beispiel für die Kinder Israels. Und wenn wir es wollten, könnten wir aus euren Reihen Engel hervorgehen lassen, um euch auf Erden zu ersetzen. Und wahrlich, er, Jesus, ist ein Vorzeichen der Stunde. So bezweifelt sie nicht, sondern folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Und lasst euch nicht von Satan abwenden, gewiss, er ist euer offenkundiger Feind. Und als Jesus mit klaren Beweisen kam, sagt er, wahrlich, ich bin mit der Weisheit zu euch gekommen, um euch von etwas von dem zu verdeutlichen, worüber ihr uneinig seid. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Wahrlich, Allah allein ist mein Herr und euer Herr, darum dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Doch die Parteien wurden dann untereinander uneinig. Wehe dann denen, die freveln vor der Strafe eines schmerzlichen Tages. Sie warten nur darauf, dass die Stunde plötzlich über sie kommt, ohne dass sie es merken. Die Freunde werden an jenem Tage einer des anderen Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. O meine Diener, keine Furcht soll euch an diesem Tage bedrücken, noch sollt ihr traurig sein. Ihr, die ihr an unsere Zeichen glaubtet und uns ergeben waret, tretet in das Paradies ein, ihr und eure Gattinnen, und seid glückselig. Schüsseln aus Gold und Becher werden unter ihnen kreisen, und darin wird alles sein, was die Herzen begehren und woran die Augen sich ergötzen, und ewig werdet ihr darin verweilen. Und dies ist das Paradies, zu dessen Erben ihr berufen wurdet, um dessen Willen, was ihr zu tun pflegtet. Darin gibt es für euch Früchte in Mengen, von denen ihr essen könnt. Wahrlich, die Sünder werden ewig in der Strafe der Jahannam verharren. Sie wird für sie nicht gemildert werden, und sie werden in ihr von Verzweiflung erfasst werden. Nicht wir taten ihnen Unrecht, sondern sie selbst taten sich Unrecht. Und sie werden rufen, O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns machen. Er wird sprechen, ihr müsst bleiben. Wir brachten euch gewiss die Wahrheit, jedoch die meisten von euch verabscheuten die Wahrheit. Oder haben sie sich für einen Plan entschlossen? Nun, auch wir haben uns entschlossen. Oder meinen sie etwa, dass wir nicht hören, was sie geheim halten und was sie besprechen? Doch, und unsere Boten bei ihnen schreiben es auf. Sprich, hätte der Allerbarmer einen Sohn, so wäre ich der Erste, der ihn angebetet hätte. Gepriesen sei der Herr der Himmel und der Erde, der Herr des Thrones, der frei ist von all dem, was sie behaupten. So lass sie sich in eitler Rede ergehen und sich vergnügen, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht wird. Und er ist der Gott im Himmel und der Gott auf Erden. Und er ist der Allweise, der Allwissende. Segensreich ist er, dessen Königreich der Himmel und der Erde ist und all das, was zwischen beiden ist,